Abschnitt 5 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 2. Nach einem dreitägigen Marsche kamen wir zu einem Flusse, den wir bereits von dem Gebirge aus gesehen hatten. Sein Lauf war gegen Norden gerichtet, was wir bisher noch bei keinem anderen Strome bemerkt hatten. Die Strömung war äußerst rasch und unser Geschützmeister versicherte mich, indem er seine Landkarte herausnahm, dass es entweder der Nil oder ein Fluss sei, der seinen Weg in den großen See nehme, aus dem der Sage nach der Nil entspringt. Er erläuterte dies mittels einer Karte, die ich jetzt, da ich seinen Unterricht fleißig genutzt hatte, besser zu verstehen anfing und bewies mir die Richtigkeit seiner Ansicht mit so einleuchtenden Gründen, dass ich ganz seiner Meinung wurde. Freilich waren es mehr die materiellen als die theoretischen Gründe, die bei mir Anklang fanden, denn im Verlaufe seiner Beweisführung folgerte er: Und wenn dies wirklich der Nil ist, was hindert uns, einige Baumkähne zu zimmern und darin stromabwärts zu fahren, was doch jedenfalls besser ist, als dass wir uns aufs Neue den Wüsten und ihrem sengenden Sande aussetzen, um eine Küste zu erreichen, von wo aus die Wahrscheinlichkeit einer glücklichen Nachhausekunft ebenso zweifelhaft ist als von Madagaskar aus. Diese Vermutung wäre wohl richtig gewesen, hätten sich ihr nicht Einwürfe entgegengestellt, denen keiner von uns zu begegnen wusste. Man hielt nämlich den ganzen Vorschlag aus mehreren Gründen für unausführbar, und einen Hauptgegner fand derselbe in unserem Wundarzte, der, obgleich er nichts von dem Seewesen verstand, eine gute Schule genossen hatte und sehr belesen war. Er sagte unter anderem, soviel ich mich noch erinnere, einmal, dass die Länge des Weges infolge der Krümmungen des Flusses mindestens 1000 Meilen betragen müsse, was der Geschützmeister zugab. Dann, dass wir kaum hoffen dürften, der Menge von Krokodilen, welche im Nil lebten, zu entrinnen. Ferner machte er auf die schrecklichen Wüsten, die wir durchziehen müssten, aufmerksam, und endlich deutete er auf die herannahende Regenzeit als weiteren Grund der Bedenklichkeit hin, in welcher die Wasser des Nils so gewaltig anschwüllen und die umliegende Gegend so weit überschwemmten, dass wir in keinem Falle mehr unterscheiden könnten, ob wir auf dem eigentlichen Bett des Flusses führen oder nicht. Unsere Fahrzeuge müssten daher notwendig sich verirren, umgeworfen werden oder so oft auf den Grund laufen, dass es schlechterdings unmöglich wäre, auf einem so überaus gefahrvollen Fluss vorwärts zu kommen. Den letzten Grund wusste er uns so einleuchtend zu machen, dass jeder seine Triftigkeit zu würdigen begann. Wir gaben daher diesen Gedanken auf und beschlossen, unsere Richtung, wie bisher, nach Westen zu behalten. Dessen ungeachtet zögerten wir aber, als schieden wir nur ungern von der Stelle, noch 2 Tage an dem Flusse, um uns von unseren Strapazen zu erholen. Während dieser Zeit erging sich unser Häuptling gern in Streifzügen durch die Umgegend und brachte uns des Abends einige kleine Stückchen von einem Mineral, das er nicht kannte, mit. Er hatte indes gefunden, dass es schwer von Gewicht sei und blank aussehe, weshalb er es mir als eine Rarität zeigen wollte. Ich tat, als ob ich seinem Funde keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, begab mich aber sogleich auf die Seite, rief den Geschützmeister zu mir und teilte ihm meine Ansicht darüber mit. Ich glaubte nämlich zuverlässig, dass das Mineral Gold wäre. Er stimmte mir bei, und so kamen wir überein, am anderen Tage den Häuptling mitzunehmen und uns die Stelle, wo er es gefunden, zeigen zu lassen. Denn wir hatten im Sinne, den Übrigen nur in dem Falle eine Mitteilung davon zu machen, wenn sich dasselbe in Menge vorfände. Wäre jedoch nur wenig vorhanden, so gedachten wir, das Geheimnis für uns zu behalten und es in unserem eigenen Interesse auszubeuten. Wir vergaßen jedoch, den Häuptling mit ins Interesse zu ziehen, der in seiner Einfalt so viel gegen unsere Gefährten ausplauderte, dass sie wohl erraten konnten, worum es sich handelte, und zu uns kamen, um unseren Funden Augenschein zu nehmen. Als wir nun sahen, dass die Sache verraten war, mussten wir ernstlich Bedacht darauf nehmen, ihren Argwohn, als hätten wir eine Unterschlagung beabsichtigt, zu beseitigen, und erklärten ihnen daher offen unsere Ansicht, indem wir zugleich unseren Künstler zu Rate zogen, der das Material ebenfalls auf der Stelle für Gold erklärte. Ich machte jetzt den Vorschlag, dass wir gemeinschaftlich nach dem Fundorte gehen und, wenn sich noch mehr Gold fände, eine Weile an dem Flusse liegen bleiben und sehen wollten, wie viel wohl auszubeuten wäre. Dieser Verabredung zufolge traten wir alle den Weg an, denn niemand wollte bei einer solchen Entdeckung zurückbleiben. Der Häuptling führte uns an eine Stelle auf der Westseite des Flusses, wo ein anderes Wasser, das von Westen kam, in den Hauptstrom einmündete. Wir wühlten in dem Sande herum, und selten nahmen wir eine Handvoll auf, ohne einige Körner von der Größe eines Stecknadelkopfes, hin und wieder auch so groß wie Traubenkerne, nach der Wäsche in den Händen zu behalten. Nach einer Arbeit von 2 bis 3 Stunden hatte jeder ein mäßiges Häuflein zusammengebracht, und wir beschlossen nun, das Geschäft aufzugeben und zu unserem Mittagstisch zurückzukehren. Während des Essens kam mir der Gedanke, ob nicht vielleicht gerade das Gold, um dessen Willen wir uns jetzt so sehr abmühten, früher oder später Anlass geben könnte, dass unsere Gesetze vernachlässigt, das gute Einvernehmen gestört und vielleicht eine Trennung der Gesellschaft, wo nicht gar etwas noch Schlimmeres herbeigeführt würde, da bekanntermaßen gerade dieses Metall der größte Störenfried in der Welt ist. Ich sagte deshalb meinen Gefährten, dass ich zwar der Jüngste in der Gesellschaft sei, sie hätten mir indes bei allen Angelegenheiten immer eine Stimme zugestanden und bisweilen auch für gut befunden, meinem Rate zu folgen, so dass ich mir wohl die Freiheit nehmen dürfte, ihnen einen Vorschlag zu machen, den ich als förderlich für das Gesamtwohl erachtete und der sicherlich auch den Beifall der Gesellschaft finden würde. Nach dieser Einleitung sagte ich ihnen, wir wären nun in einem Lande, wo es Gold in Menge gäbe und wohin bekanntermaßen die ganze Welt Schiffe schicke, um es zu holen. Freilich wüssten wir aber den Fundort nicht und könnten daher auch nicht vorausbestimmen, ob wir viel oder wenig bekommen würden. Sie möchten daher in Erwägung ziehen, ob es nicht besser und für die Erhaltung der Eintracht, die bisher unter uns geherrscht und von der allein unsere Sicherheit abhänge, geeigneter wäre, das Aufgefundene zusammenzulegen und am Ende zu gleichen Teilen zu verteilen, als uns den Gefahren von Zwistigkeiten auszusetzen, die leicht daraus erwachsen könnten, wenn der eine auf eine reichere Ausbeute als der andere stieß. Weiter stellte ich ihnen vor, dass wir alle bei gleicher Verteilung des Besitzes uns auch mit gleichem Eifer der Arbeit widmen würden, wie wir dann außerdem noch unsere Neger für uns in Bewegung setzen und ebenso gut die Früchte ihrer wie unserer eigenen Bemühungen genießen könnten. Auf diese Weise ließ sich jeder Anlass zu Neid und Hader unter uns vermeiden. Dieser Vorschlag fand allgemeine Billigung. Alle gaben einander die Hände und taten den gemeinschaftlichen Schwur, auch nicht das kleinste Goldkorn vor den übrigen geheim zu halten. Im Falle einer nur der geringsten Verhehlung überwiesen würde, sollte ihm allgemeiner Übereinkunft zufolge alles, was auf seinen Teil käme, entzogen und auf die übrigen umgelegt werden. Von unserem Geschützmeister wurde noch der in jeder Hinsicht zweckmäßige und billige Punkt hinzugefügt, dass jeder, der während unserer Reise, bis wir nach Portugal gelangten, durch Spiel, Wetten und dergleichen von einem anderen Gold, Geld oder Geldeswert gewänne, zum Wiederersatze desselben verpflichtet sei, unter Androhung der Entwaffnung, des Ausschlusses aus der Gesellschaft und der Versagung jeglichen Beistandes von unserer Seite. Dies sollte dem Wetten und den Glücksspielen vorbeugen, mit denen sich unsere Leute gar gern unterhielten, obgleich sie weder Würfel noch Karten hatten. Nachdem wir diesen heiseren Vertrag geschlossen hatten, gingen wir mit Heiterkeit ans Werk und wiesen unseren Negern ihre neue Beschäftigung an. Wir selber suchten in dem einmündenden Flusse aufwärts an beiden Ufern wie auch auf dem seichten Grunde desselben und brachten auf diese Weise 3 Wochen mit Wasserwarten zu. Je weiter wir kamen, desto mehr Gold trafen wir, bis wir endlich an der Seite eines Hügels wahrnahmen, dass dieses Metall plötzlich aufhörte und jenseits dieser Stelle auch nicht ein Korn mehr zu finden war. Augenblicklich kam mir hier der Gedanke, dass das Gold von der Seite dieses kleinen Hügels den Fluss abwärts getrieben würde. Wir kehrten daher nach demselben zurück und begannen unsere Nachforschungen. Die Erde war locker und von gelblicher Lehmfarbe, auch trafen wir hin und wieder auf ein weißes, hartes Gestein, welches von den Gelehrten, den ich es später beschrieb, als Spat erkannt wurde, der den Mantel der Goldminen bildet. Wäre aber auch alles dieses Gold gewesen, so fehlte es uns doch an Werkzeugen, es herauszuarbeiten, weshalb wir uns nicht viel damit abgaben, sondern das Wühlen in der lockeren Erde vorzogen. Wir kamen bei dieser Gelegenheit zu einer Stelle, wo sich die Erde bei der leichtesten Berührung in eine Masse von 2 Scheffeln und darüber abbröckeln ließ, und zu unser aller Verwunderung fanden wir in derselben einen sehr ergiebigen Goldgehalt. Wir wuschen den Sand daher sorgfältig aus, wobei uns das Gold in den Händen blieb, und machten endlich, als wir mit dem Erdhaufen zu Ende waren und an den Felsen oder das harte Gestein kamen, die merkwürdige Entdeckung, dass auch nicht eine Spur von Gold weiter aufzufinden war. Des Abends setzten wir uns zusammen, um zu sehen, wie viel wir erbeutet hatten, und es stellte sich heraus, dass dieser einzige Erdhaufen an 50 Pfund Goldsand geliefert hatte. Weitere 43 Pfund hatten wir unseren übrigen Arbeiten in dem Flusse zu danken. Es war eine glückliche Art von Missgeschick für uns, dass hier unserem Goldsuchen Halt geboten wurde, denn ich weiß nicht, ob wir es aufgegeben haben würden, solange sich noch eine Spur vorgefunden hätte. Da wir aber nun diesen Platz durchwühlt hatten und nichts mehr fanden, die aufgelockerte Erde ausgenommen, so gingen wir in dem kleinen Fluss wieder ganz hinunter, suchten und suchten, solange es sich auch nur am mindesten verlohnte, und erzielten durch diese Nachlese weitere 6 oder 7 Pfund. Als wir nun alles gefundene Gold zusammen hatten, ergab sich auf der Waage und den Gewichten, welche unser Künstler aufs Geratewohl angefertigt hatte, dass jedem 3,5 Pfund zufiel. Eine Angabe, welche der besagte Künstler, der nur aus dem Gedächtnis gearbeitet, eher für zu niedrig als zu hoch hielt, was sich denn auch später bei einer Vergleichung mit justierten Gewichten als richtig herausstellte, da jedes Pfund fast 4 Lot mehr wog. Außerdem waren noch 7 oder 8 Pfund Überschuss vorhanden, die wir dem Künstler mit der Weisung überließen, Spielereien aus demselben anzufertigen, von denen wir dachten, sie könnten uns Mundvorrat und Freundschaft von den Volksstämmen erkaufen, mit denen wir in Berührung kämen. Auch dem Häuptling schenkten wir 1 Pfund, der sich nun von unserem Schmied einige Werkzeuge bohrte und seinen Schatz mit eigener Hand unermüdlich zu etwas unregelmäßigen Kügelchen hämmerte und Löcher hineinbohrte, worauf er sie an eine Schnur reihte und um seinen schwarzen Hals hing. Er sah in der Tat recht stattlich darin aus, die Arbeit hatte ihn aber auch viel Zeit und Mühe gekostet. So endete unsere erste Goldexpedition. Wir begannen aber nun zu entdecken, dass wir uns nicht allzu viele Gedanken über unsere Zukunft gemacht hatten und dass wir nun eine geraume Zeit unsere Reise unterbrechen müssten. Die Jahreszeit fing an zu wechseln und es begann zu regnen. Wir hielten daher eine allgemeine Beratung, in welcher wir über unsere gegenwärtige Lage und vornehmlich über die Frage ratschlagten, ob wir unseren Marsch fortsetzen oder ein passendes Plätzchen an den Ufern des Goldflusses, der uns schon so viel Glück gebracht hatte, zum Winterquartier aussuchen sollten. Das Ergebnis lief darauf hinaus, dass wir bleiben wollten, wo wir waren, und es war ein Glück für uns, dass wir uns hierzu entschlossen, wie sich bald zeigen wird. Zuerst wurden nun unsere Neger in Tätigkeit gebracht, welche uns Hütten bauen mussten, was sie auch mit großer Geschicklichkeit ausführten. Die Quartiere hatten das Aussehen einer kleinen Stadt, in der unsere Hütten den Mittelraum einnahmen. Dieser hatte im Mittelpunkt ein großes Zelt, nach welchem unsere Hütten ihren Ausgang hatten, so dass keiner von uns anders als durch dieses Zelt, dem gemeinschaftlichen Sammelorte für Mahlzeiten, Beratungen und gesellige Unterhaltungen, in seine Wohnung gelangen konnte. Außerdem verfertigten uns unsere Zimmerleute noch Tische, Stühle und Bänke, so viel wir nur brauchten. Dann gingen sie ans Werk, da es keineswegs an Holz fehlte, unser Lager ringsherum mit langen Pfählen zu umgeben. Dies geschah indessen etwas unregelmäßigerweise, denn die Pfähle, deren einige höher, andere niedriger, aber alle scharf zugespitzt waren und höchstens 1 Fuß voneinander entfernt standen, bildeten einen 2 Ellen breiten Gürtel, so dass ein Tier, wenn es nicht gänzlich darüber hinweg sprang, was nicht gut möglich war, sich notwendig auf den Holzzacken aufspießen musste. Der Eingang in unsere Festung hatte dickere Pfähle, die so voreinander gesetzt waren, dass sie 3 oder 4 Windungen bildeten, welche kurz genug waren, um kein vierfüßiges Tier größer als ein Hund durchzulassen. Damit wir außerdem nicht durch einen Haufen auf einmal angegriffen und so in unserem Schlafe gestört würden, wie es schon einmal der Fall gewesen, so zündeten wir zur Ersparnis unseres Pulvervorrates jede Nacht vor dem Eingange unserer Umzäunung ein großes Feuer an und erbauten für unsere Schildwachen nahebei, jedoch noch innerhalb des Palisadenwerkes, eine Hütte, in der sie gegen den Regen geschützt waren. Einmal in einer stürmischen Nacht, die auf einen sehr regnerischen Tag folgte, war eine solche Unzahl dieser abscheulichen Bestien unterwegs, dass unsere Wache in der Tat glaubte, sie führten einen Überfall im Schilde. Sie zeigten sich nicht auf der Seite, wo das Feuer war, und ob wir uns gleich nach allen Richtungen hin geschützt glaubten, so machten wir uns doch alle auf die Beine und griffen zu den Waffen. Es war beinahe Vollmond, aber der Himmel hing voll jagender Wolken und ein fürchterlicher Sturm erhöhte die Schrecken der Nacht. Als ich nach unserem Lager zurücksah, kam es mir so vor, als sähe ich eines der Untiere in dem Innenraume unserer Befestigung. Und so war es auch, aber nur nicht ganz. Wahrscheinlich hatte es mit einem tüchtigen Sprunge über unsere Palisaden weggesetzt, war aber von dem letzten Pfahle, der höher als die übrigen war, gefasst worden. Seine Schwere trieb dann die Pfahlspitze durch seinen Hinterschenkel, und da hing es heulend, vor Wut das Holz zerbeißend. Ich nahm einem in meiner Nähe stehenden Neger die Lanze weg und stieß sie dem Ungetüm ein paar Mal in den Leib, worauf es verendete. Ich war nämlich nicht willens, es zu erschießen, da ich im Sinne hatte, die übrigen, welche so dicht standen wie Ochsen auf einem Viehmarkt, mit einer vollen Salve zu begrüßen. Ich zeigte nun unseren Leuten die Stelle, wo die Bestien am dichtesten standen, und alle feuerten ihre Flinten dahin ab, die meist mit 2 oder 3 Kugeln geladen waren. Dieses wirkte, sie nahmen Reis aus, nur taten es einige, die durch das Knallen und das Feuer weniger erschreckt waren, soviel wir bemerken konnten, mit mehr Würde und Majestät. Etliche blieben im Todeskampfe auf dem Platz liegen, aber wir durften es nicht wagen, auf das Schlachtfeld hinauszugehen. Die Ungetüme waren zwar geflohen, aber wir hörten doch von dem Platze aus, wo sie standen, die ganze Nacht ein fürchterliches Geheul, das, wie wir vermuteten, von einigen verwundeten Tieren herrühren mochte. Sobald der Tag graute, verließen wir unser Lager, um den Kampfplatz zu besichtigen, und fanden auch in der Tat 3 getötete Tiger und 2 Hyänen. Das Tier, das ich in der Umzäunung erlegt hatte und das ein Mittelding zwischen Tiger und Leopard zu sein schien, nicht mitgerechnet. Außer diesen trafen wir auch noch einen lebenden, edlen alten Löwen, dem die Vordertatzen durchschossen waren, so dass er sich nicht von der Stelle rühren konnte. Er hatte sich die ganze Nacht durch fast bis auf den Tod abgemüht, und wir überzeugten uns nun, dass dieser verwundete Held es gewesen war, der uns die ganze Nacht über mit seinem Geheul beunruhigt hatte. Unser Wundarzt sah ihn lächelnd an und sagte, wenn er überzeugt wäre, dass dieser Löwe gegen ihn so dankbar sein würde, wie einer von seiner Majestät Vorfahren gegen den römischen Sklaven Androklus war, so wolle er ihm wohl seine Beine einrecken und ihn kurieren. Ich hatte noch nichts von der Geschichte des Androklus gehört, weshalb sie mir der Wundarzt der Länge nach erzählte. Aber als wir ihm sagten, man könne so etwas unmöglich vorauswissen, weswegen er zuerst mit der Kur anfangen und auf das Ehrgefühl seiner Majestät bauen sollte, da hatte er doch keinen rechten Glauben daran. Er schoss daher das Tier, um seine Qual zu verkürzen, durch den Kopf, und diesem Umstande verdankte der Wundarzt für die Folge den Namen Königsmörder. Das Wetter begann sich nach und nach aufzuklären, der Regen ließ nach, das Wasser zog sich in das Flussbett zurück, und als die Sonne wieder ihren höchsten Punkt erreicht hatte und sich gegen Süden wandte, da traten wir unseren Weitermarsch wieder an. Als wir diesen Fluss, der ebenfalls nach Norden strömte, im Rücken hatten, trafen wir auf unserem Wege eine große Bergkette, vor der sich ein schönes Flachland nach Norden und Süden ausdehnte. Wir waren jedoch nicht geneigt, unsere westliche Richtung um einiger Berge willen, vielleicht auf lange, zu unterbrechen. Und so gingen wir rüstig weiter. Aber man denke sich unsere Überraschung, als einer unserer Leute, der nebst 2 Negern uns vorausgeeilt war, ehe wir noch die Höhen erreicht hatten, plötzlich mit dem Ausrufe »Das Meer! Das Meer!« zu hüpfen und zu tanzen anfing, um die Freude seines Herzens dadurch an den Tag zu legen. Der Geschützmeister und ich waren am meisten überrascht, denn wir hatten erst denselben Morgen ausgerechnet, dass wir noch über 1000 Meilen von der Küste entfernt wären und daher wenigstens noch eine Regenzeit auf dem afrikanischen Festlande zubringen müssten, weshalb denn auch der Geschützmeister unwillig wurde und den schreienden Burschen für toll erklärte. Aber wie groß war erst unser Erstaunen, als wir den Gipfel des Berges erreichten und obgleich derselbe sehr hoch war, doch nichts als Wasser erblickten. Vor uns, nach rechts und links, ein weites Meer, ohne eine andere Grenze als den Horizont. Wir stiegen nicht wenig verwirrt talwärts und konnten gar nicht begreifen, wo wir wären und was für ein Meer das sein könnte, da wir nach unseren Karten noch weit vom Atlantischen Ozean entfernt waren. Ein Weg von 3 Meilen führte uns von dem Flusse des Gebirges nach dem Gestade dieser See. Aber wie wurden wir hier aufs Neue überrascht, als wir fanden, dass das Wasser frisch und angenehm zu trinken war. Wir wussten jetzt in der Tat nicht, welche Richtung wir einschlagen sollten, da uns dieses Meer, denn für ein solches hielten wir es, unserer westlichen Richtung Halt gebot. Die erste Frage war, ob wir uns nach rechts oder nach links wenden sollten, was indes bald ausgemacht war, denn da wir die Ausdehnung dieses Gewässers nicht kannten, so musste der Weg nach Norden eingeschlagen werden, indem wir durch eine südliche Richtung immer weiter von dem vorgesteckten Ziele, der Heimat, abkamen. Nachdem wir daher einen großen Teil des Tages mit Verwunderung über diese Erscheinung und mit Beratungen verbracht hatten, setzten wir uns nach Norden in Bewegung. Wir zogen volle 23 Tage an den Ufern dieses Sees entlang, ehe wir daraus klug werden konnten, was wir daraus machen sollten, bis endlich eines Morgens einer unserer Leute Land ansagte. Es war kein falscher Lärm, denn wir sahen in weiter Entfernung deutlich einige nach Westen hin liegende Bergspitzen jenseits des Wassers. Aber obgleich wir jetzt wussten, dass wir nicht den Ozean, sondern nur einen ungeheuren See oder ein Binnenmeer vor uns hatten, so konnten wir doch gegen Norden das Ende desselben nicht erblicken, sondern mussten noch weitere 8 Tage oder über eine Strecke von nahezu 100 Meilen wandern, ehe wir dessen oberen Rand erreichten, wo wir denn gewahr wurden, dass er in einen sehr großen Strom auslief, der, wie der bereits früher erwähnte, seine Richtung nach Norden oder nach Nordost nahm. Mein Freund, der Geschützmeister, glaubte jetzt nach einer näheren Untersuchung der Sache, dass er sich früher geirrt hätte und dass wohl jetzt der Nil vor uns läge, obgleich er nicht mehr daran dächte, eine Fahrt nach Ägypten vorzuschlagen. Wir entschlossen uns nun, über den Fluss zu setzen, was übrigens nicht so leicht ging wie früher, denn das Wasser war sehr reißend und das Bett breit. Zu einigem Troste gereichte es uns übrigens, dass wir während unseres ganzen Zuges an diesem Gestade von keinem Raubtier beunruhigt wurden, wogegen uns jedoch in den feuchten Gründen, welche in der Nähe des Sees lagen, eine hässliche, giftige Schlange belästigte. Wenn wir nach ihr schlugen oder ihr mit Steinen zusetzen, so richtete sie sich auf und zischte so laut, dass man es weithin hören konnte. Das Aussehen und der Ton des Gewürms war abscheulich, und unsere Leute hätten es sich nicht nehmen lassen, dass es der leibhaftige Teufel selber wäre, wenn sie sich nur halbwegs hätten erklären können, was Meister Satan wohl an einem Orte zu tun haben mochte, wo es keine Menschen gab. Nachdem wir nicht ohne große Mühe den Fluss gekreuzt hatten, kamen wir in eine seltsam wilde Gegend, welche uns ein wenig Furcht einzuflößen begann. Denn obgleich sie aus keiner dürren Sandwüste bestand, wie wir bereits eine zurückgelegt hatten, so mussten wir doch jetzt mit einer anderen Mühseligkeit, mit einem gebirgigen, unfruchtbaren Gelände kämpfen, das von reißenden Tieren wimmelte. Der Boden trug nichts als verkümmertes herbes Gras, hin und wieder einen Baum oder vielmehr einen Strauch. Auch trafen wir auf keine Bewohner, und wir fingen an, des Mundfachers wegen besorgt zu werden. Denn wir hatten seit langer Zeit kein Wild mehr erlegt, und auch die Fische und Wasservögel, die uns an dem Seeufer genährt hatten, gingen zu Ende. Wir waren daher in umso größerer Verlegenheit, als an ein Füllen unseres beweglichen Magazins nicht zu denken war, und da wir nicht wussten, wie weit es so gehen würde, so blieb uns kein anderer Ausweg, als die Lebensmittel recht zu Rate zu halten und das Weitere dem Geschick anheimzugeben. Unsere getrockneten Vögel und Fische konnten bei sparsamer Wirtschaft noch für 5 Tage ausreichen. Wir entschlossen uns so lange noch auszuharren und wanderten rüstig weiter in der Hoffnung, nach Ablauf dieser Zeit in eine wildlichere Gegend zu kommen. Aber diese ganze Zeit über trafen wir weder Fisch noch Vogel, noch sonst irgendein genießbares Tier, und die Furcht verhungern zu müssen griff um sich. Den 6. Tag brachten wir mit Fasten zu, oder vielmehr wir genossen nichts weiter als die noch vorhandenen Brocken und legten uns des Abends ohne Nachtessen und mit schwerem Herzen auf unsere Matten. Ende von Abschnitt 5.